Ist der Mensch frei in seinen Handlungen? Gesagt, der Mensch hat einen freien Willen. Klar. Was heißt das? Ja, der Mensch ist frei in seinen Handlungen. Jeder fühlt es in seinem Innern, dass er etwas tun und unterlassen kann oder das eine lieber tun kann als das andere. Wir können Dinge tun oder nicht tun, steht in unserer Macht. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist oder sich gedrängt fühlt durch die Leidenschaften, aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass wir Dinge tun können, genauso wie wir sie unterlassen können, im Guten wie im Bösen übrigens. Oder wir können wählen, lieber das eine tun oder etwas anderes. In vielen Dingen kann man wählen. Beim Essen, wenn man in ein Restaurant geht, kann man auswählen, was man isst. Also eher das eine oder das andere. Meistens weiß man nicht, was da ist. Sieht man dann. Jedenfalls eine gewisse Handlungsfreiheit, ja, der Mensch, Willensfreiheit.